Hinter den Sternen, wo ich dich vergaß, liegst du und wartest auf den ersten Tag. Hinter den Sternen, hinter den Sternen. Hinter den Sternen, im blühenden Garten von Rosen umrankt, wirst du auf mich warten. Hinter den Sternen, hinter den Sternen. Hinter der Sonne vergaß ich mein Herz, im Mondschein begraben liegt all mein Schmerz. Hinter den Sternen, hinter den Sternen. Hinter den Sternen, hinter den Sternen. Ich weiß noch, wie wir zusammen am Feuer saßen und alles war gut. Hier auf der Erde, hier auf der Erde. Und ich sehe weite Felder, genug für alle und alles ist gut. Hier auf der Erde, hier auf der Erde. Doch dann wurde geschmiedet im Feuer das erste Schwert im ersten Hass. Hier auf der Erde, hier auf der Erde. Hier auf der Erde, hier auf der Erde. Eines Tages kehr ich zurück, von wo ich herkam, von wo ich herkam. Hinter den Sternen, hinter den Sternen.